Flo und der Zahnvampir. Hörspiel von Lena Hach. Na, wo sind die denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Kleiner, hilf mir mal. Was suchst du denn? Na, was denkst du? Ein Bindfaden. Ein Bindfaden? Ja, das ist so ein langes, dünnes Ding. Mensch, ich weiß doch, was ein Bindfaden ist. Ich weiß nur nicht, wo sowas ist. Okay, ich frag mal. Mama! Mama! Gibt es Verletzte? Noch nicht. Wir brauchen einen Faden. Einen Faden? Das ist so ein langes, dünnes Ding. Für Flo's Wackelzahn. Och, Florian Spatz, willst du nicht warten, bis der von allein rausfällt? Nee, ich hab's eilig. Warum denn das? Na, warum wohl? Er will, dass die Zahnfee kommt. Mensch, Anton. Und zwar so schnell wie möglich. Erst lege ich den Zahn unters Kissen und nachts nimmt den die Zahnfee mit. Dafür schiebt sie mir etwas anderes unters Kopfkissen. Schokolade oder Gummibärchen oder Lakritzschnecken. Es ist wohl eher eine Kariesfee. So hat es der Opa erzählt. Wusstet ihr, dass in Frankreich und Russland kleine Mäuse die Milchzähne holen? Ach. Und in der Schweiz ist angeblich eine Ameise dafür zuständig. Und in der Schweiz ist angeblich eine Ameise dafür zuständig. Naja, das passt. Die können immerhin ein Vielfaches ihres Gewichtes tragen. Die können immerhin ein Vielfaches ihres Gewichtes tragen. Was denn? Du klingst wie ein Lehrer. Na und? Tja, Anton, wo er recht hat, hat er recht. Jungs, ich muss noch mal ganz kurz ins Büro. Ich hab was vergessen. Und der Bindfaden? Unterste Schublade links. Aber mir wäre es wirklich lieber, wenn ihr noch wartet. Tschüss, Mama! Ah, hier ist sogar eine ganze Rolle. Und jetzt? Jetzt schneide ich ein großes Stück ab. So, und wickel das eine Ende um deinen Wackelzahn. Mund auf. Welcher ist es denn? Umrach. Der hier? Nee, ganz klein. Weiter vorne. Ui, ein Eckzahn. Ist der zum Lecken da? Was? Kleiner, du musst schon deutlicher sprechen. Wie denn? Was? Du sollst schon deutlicher sprechen. Mit deinem Finger in meinem Mund. Heißt der Leckzahn, weil man immer über den drüber leckt? Eckzahn, nicht Leckzahn. Der heißt so, weil er in der Ecke ist. Wärst du ein Nilpferd, würde man es übrigens Stoßzahn nennen. Und wenn du ein Löwe wärst oder ein Tiger, dann wäre es ein Fangzahn. Und wie nennt man es bei Angebern? Tja, Kleiner, Biounterricht. Kommst du auch noch hin? Ist der Faden jetzt fest? Sieht ganz danach aus. Jetzt brauchen wir nur noch eine schöne Tür mit einer schönen Klinke. Die von meinem Zimmer? Eigentlich egal. Kann auch die vom Klo sein. Ist vielleicht sogar besser. Nee. Lieber die vom Wohnzimmer. Im Wohnzimmer habe ich auch meinen allerersten Milchzahn verloren. Beim Toben. Weißt du noch, Anton? Nee, keine Ahnung. Leider habe ich da noch nichts von der Zahnfee gewusst. Ich glaube, ein Wohnzimmer ist der beste Ort, um Zähne zu verlieren. Also ich würde eher sagen, das Badezimmer. Hä? Warum denn das? Naja, wenn was schief geht, kann man da alles wieder aufwischen. Das sind ja Fliesen. Wenn was schief geht? Was kann denn da schief gehen? Naja, du könntest literweise Blut verlieren. Zum Beispiel. So, jetzt mache ich das Fadenende hier fest. Aber mit Doppelknoten. Ich mache sogar einen richtigen Seemannsknoten. Ein Sliptack. Ah, oder nee, lieber einen Rundturn mit zwei halben Schlägen. Der ist noch ein bisschen komplizierter. Du gibst schon wieder an. Echt? Oh, das passiert ganz automatisch. So, fertig. Und jetzt? Bleibst du hier stehen und ich knall die Tür zu. Und schwupps ist der Wackelzahn draußen. Was denn? Tschüss? Nee. Ja, weiß nicht. Ach, Kleine, das ist echt nicht schlimm. Also, auf drei. Eins. Hast du das früher auch oft gemacht? Dir selbst Zähne gezogen? Bin ich verrückt? Nee, natürlich nicht. Zwei. Hol die Schere. Was? Zweieinhalb. Hol die Schere. Mach den Faden ab. Jetzt sofort, sonst sage ich es Mama. Na schön, kleiner Schisser, entspann dich. Kein Grund zur Aufregung, es war doch deine Idee. Hier, bitteschön. Puh. Möchte außer mir noch jemand ein Stück Brot? Ja, Papa, das nennt man Baguette. Oh, oui, bien sûr. Möchte außer mir noch jemand ein Stück Baguette? Oui, merci, mon chéri. Ah, hier, bitteschön. Ich auch. Lecker. Was heißt lecker auf Französisch? Au! Au, mein Zahn! Pff, das heißt nicht Französisau, das heißt Französisch. Hey, aber Französisau gefällt mir. Hier, bitte. Hm? Ist im Übrigen nicht zu verwechseln mit dem bekannten Franzö Ferkel, einem Ferkel aus Frankreich. Oder dem bekannten Franzö Zebra, ein Zebra aus... Ach so, einem Zebra aus Hust-Hust? Meinst du Husten, Texas, USA? Bekannt ist seine Ölindustrie und das NASA-Kontrollzentrum. Anton, du bist so ein Angeber. Hast du dich verschluckt, mein Spatz? Anton, klopf deinem Bruder mal auf den Rücken. Na dann, Spätzchen, dann wollen wir mal. Ey, lass das. Nicht so fest, Anton. Trink mal was, Flo. Hast du dich verschluckt? Nee, das war nur mein Wackelzahn. Tada, hier ist er. Hey. Oh, eklig. Gar nicht. Da klebt Blut dran. Na und, in dir drin ist auch ganz viel Blut. Woher willst du das denn wissen? Vielleicht bin ich blutleer, wie ein Vampir. Tut es weh, mein Spatz? Nee, fühlt sich nur komisch an. Wenn man mit der Zunge über das Loch. Das ist echt riesig. Echt? Ist so richtig riesig? Oh, bitte erspar uns die Details. Anton, ich wusste ja gar nicht, dass du so zimperlich bist. Mhm. Es gibt eine Menge, was ihr nicht von mir wisst. Und da sind wir auch echt froh drüber. Gleich nach dem Essen lege ich den Zahn unter das Kopfkissen. Für die Zahnfee. Gleich nach dem Essen legt er seinen Zahn unter das Kopfkissen. Für die Zahnfee. Sehr witzig. Oh, Anton, dein Essen wird kalt. Sein Essen ist kalt, wie unseres auch. Sind doch nur Oliven, Käse und Brot. Baguette, es heißt Baguette. Oh, diese Familie hat einfach keinen Stil. So, morgen musst du ja aber mal aufräumen, ja? Die ganzen Autos vor dem Bett. Sehr gemeingefährlich. Das muss so sein. Das ist ein Parkplatz. Ach so. Ah, ich dachte, das wäre der Schrottplatz. Und was ist das hier? Na, meine Taschenlampe. Ah, deine Taschenlampe. Die Nachttischlampe reicht dir wohl nicht, hä? Nee, stell dir doch mal vor, es gibt einen Stromausfall. Dann komme ich mit meiner Taschenlampe und zeig euch den Weg nach draußen. Ach so, ja, stimmt, klar. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Naja, wie auch immer. Träum was Schönes, ja? Von der Zahnfee. Zum Beispiel. Papa, hätte ich den Zahn vorher putzen sollen? Meinst du, die Zahnfee nimmt den auch so mit? Also ich glaube nicht, dass die besonders wählerisch ist. Das ist ja immerhin ihr Job, ne? Stimmt. Viel wichtiger ist, dass du bald einschläfst, damit die Zahnfee überhaupt eine Chance hat, an den Zahn zu kommen. Und auch bald ins Bett kann. Die Fee hatte nämlich einen sehr anstrengenden Tag. Ganz genau. Na dann, holla die Zahnfee. Gute Nacht, Flo. Gute Nacht, Papa. Kleines Menschlein, bloß nicht aufwachen. Oh, was mache ich denn jetzt? Lecker. Ah, Moment! Was steht in unserem Handbuch Mensch nochmal über den Kontakt mit vom Aufwachen bedrohten Menschen? Hier! Ja! Genau! Singen! Ich muss ein Lied singen! Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater ist ein Graf. Die Mutter fliegt gerade durch die Nacht. Es flattert ihr Umhang gar so sacht. Schlaf, Kindchen, schlaf. Hui, es hat geklappt! Es hat geklappt! Oh. Schlaf, Kindchen, schlaf. Dein Vater ist ein Graf. Die Mutter hat geschnappt frische Luft. Jetzt liegt sie wieder in der Gruft. Schlaf, Kindchen, schlaf. Jo, es hat schon wieder geklappt. Wie es aussieht, bin ich ein Naturtalent. Mal ganz davon abgesehen, dass ich heute Nacht schon in 39 Kinderzimmers war. In 39. Ich habe unter 39 Kopfkissens gefasst. Und bis auf Staub und Krümel nichts gefunden. Okay, von der angesabberten Zahnspange mal abgesehen. Und die hat mir nicht mal gepasst. Mal sehen, was hier unter dem Kissen liegt. Was ist denn das? Grabstein vom Herzen. Ach du Nachtschwarze Zwölf. Ich hab die Schokolade vergessen. Das gibt Ärger, wenn das einer rauskriegt. Wie steht es im Handbuch? Menschenkinders brauchen Schokolade. Von ihren Eltern kriegen sie zu wenig. Was haben wir denn hier? Marzipan, Haselnuss. Nougat. Nougat-Schokolade. Wenn ich die vielleicht ein ganz winzig kleines Stückchen. Nein, bloß nicht. Die Süßigkeiten sind für die Menschenkinders. Nur für die Menschenkinders. Also, zurück zum Bett. Autsch! Oh. Aua! Anton? Anton, bist du's? Erstmal Licht. Meine Taschenlampe. Du blendest mich! Hä? Er hat ja mehr Angst als ich. Wer... Bist du die Zahnfee? Bin ich die was? Oh ja, natürlich. Handbuch Mensch, Kapitel 10. Hier, Kurioses. Viele Menschenkinders glauben an ein Fabelwesen, das sie die Zahnfee nennen. Ja, also, ja, natürlich bin ich die Zahnfee. Tirili, Glitzer, Glitzer, flieg juchhe! Was denn sonst? Machst du da? Na, ich bin eine Fee. Tirili, Titzel, Titzel, bach juchhe! Nee, du bist keine Fee. Ach nein? Und warum bitteschön nicht? Deine Klamotten. Zu schwarz und dein Umhang ist zu staubig. Und dein Gesicht zu blass. Zu blass? Eine moderne Fee benutzt eben Sonnencreme, damit sie später mal keine Falten kriegt. Außerdem ist schwarz der neue Trend. Kann ja sein, aber eine Fee bist du trotzdem nicht. Ach ja, Herr Schlaumeier. Und wie viele Fees kennen Sie denn persönlich? Feen. Keine. Aha. Doch, eine. Fee Brüggemann. Eigentlich Felicitas Brüggemann. Die geht in meine Klasse. Pff, Felicitas Brüggemann, die zählt nicht. Na, wie viele echte Fees kennst du? Keine. Aber ich weiß, dass es Feen heißt. Eine Fee, zwei Feen. Wir echten Fees sagen aber Fees. Und Zahns. Und Schokolades. Oh, jetzt brauche ich ein Stückchen. Oh, für meine Nerven. Du hast Schokoladen dabei? Na, kiloweise. Hier zum Beispiel Haselnuss. Und hier Marzipan. Hast du auch Nougat? Hast du auch Nougat? Hast du auch Nougat? Verzogen sind die Menschenkinders. Aber das steht ja auch im Handbuch. Darauf bin ich ja vorbereitet. Genauso wie auf ihren gewöhnungsbedürftigen Geruch. Also hier, bitteschön. Nougat. Moment. Lass mich erstmal in Ruhe deinen Zahn begutachten, ob der sowas Leckeres überhaupt wert ist. Der ist etwas sehr Leckeres wert. Ist nämlich ein Leckzahn. Was? Nee, ein Eckzahn. Ah. Und er wurde zweimal täglich geputzt. Morgens und abends. Mit gestreifter Zahnpasta. Von mir aus könnte deine Zahnpasta auch lila kariert sein. Oder grün getupft. Das interessiert mich doch nicht die Knolle. Ich muss wissen, wie spitz er ist. So, jetzt lass mal sehen. Also, naja. Für einen Eckzahn eher etwas stumpf. Mein Zahn gefällt dir nicht? Doch, doch. Der ist schon in Ordnung. Besser als nichts. Ich nehme ihn. Hier. Bitte. Das ist halt kein Fangzahn. Ja, ein Fangzahn wäre genial. Sag mal, weißt du, wo es welche gibt? Klar, im Zoo bei den Löwen. Sehr witzig. Ich weiß auch, wie man Eckzähne bei Nilpferden nennt. Nämlich Stoßzähne. Du bist ein ganz schöner Angeber. Was habe ich von meinem Bruder? Du hast einen Bruder? Oh, hat er vielleicht noch ein paar spitze Zahns übrig? Nee, tut mir leid. Bei dem sind längst schon alle Milchzähne draußen. Anton ist nämlich schon 11. Also steinalt. Zahnsteinalt. Schade. Sag mal, wozu brauchst du eigentlich ausgerechnet einen Spitzenzahn? Na, hast du schon mal einen Vampir mit stumpfen Zahns gesehen? Also mit stumpfen Eckzahns? Das ist eine Lachnummer. Ich habe noch überhaupt keinen Vampir gesehen. Du Nachtschwarze Zwölf, was sag ich denn da? Du bist also ein Vampir? Nö, bin ich nicht. Wer bist du dann? Deine Nachbarin? Aus dem dritten Stock? Nee, Frau Erbs ist viel dicker. Und im Gegensatz zu dir richtig braun gebrannt. Die geht jeden Mittwoch ins Solarium. Und außerdem ist sie längst nicht so nett wie du. Dann bin ich eben das Sandmännchen. Schon klar, das gibt's doch gar nicht. Dann eben ein Elf. Ein Weihnachtself. Mitten im Sommer? Das glaubst du ja wohl selbst nicht. Eine Außerirdische? Vom Mars? Nee, nee. Du bist ein Vampir. Ein Zahnvampir. Wenn das einer rauskriegt. Nenn mich wenigstens bei meinem Namen. Gestatten? Valentina Violetta von Valencia. Wow. Das ist der längste Name, den ich je gehört habe. Und du bist? Flo. Wow, das ist der kürzeste Name, den ich je gehört habe. Du heißt echt Flo? Klar, kommt von Florian. Flo, das gefällt mir. Ein kleiner, süßer Flo. Dann sind wir ja schon mal zwei Blutsaugers, hm? Du und ich. Du bist ein Blutsauger? Ja, was hast du denn gedacht? Du hast doch selbst gesagt, dass ich ein Vampir bin. Meinst du etwa, wir sind Vegetarier? Nee, ich meine, eigentlich habe ich gar nichts gedacht. Ein Blutsauger. In meinem Zimmer? Naja, ich will zumindest mal einer werden. Aber meine Zähne sind nicht so richtig dafür geeignet. Guck. Ah! schon. Ich schwöre, ich tu dir nichts. Ich bin pappsatt. Zum Glück gab's heute Abend Oliven mit ordentlich Knoblauch. Da wird sie mir schon nichts tun. Och, wird's bald? Stimmt. Die sehen nicht gerade feuchterregend aus. Eher wie die Zähne von Frieda, dem Dackel von meinem Opa. Der ist schon 20 Jahre alt. Dein Opa? Nee, der Dackel natürlich. Machst du das schon lange? Kindern die Milchzähne unterm Kissen wegklauen? Also klauen würde ich es nicht nennen. Ich tausche. Und irgendjemand muss den Job ja machen. Außerdem... Egal. Nee, sag schon. Was außerdem? Bald ist so ein großer Ball. Auf dem Zentralfriedhof. Der Ball findet ganz selten statt. Nur in Schaltjahren, wenn der 29. Februar auf einen Freitag bei Regen fällt und nur bei Mondfinsternis. Und wann ist das? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber auf alle Fälle will ich natürlich möglichst schick sein. Und unter Vampirs ist man schick, wenn man blass ist. Das bist du. Du bist Mozzarella käseweiß. Ja, noch wichtiger sind aber spitze Zahns. Warum hast du eigentlich keine eigenen? Richtige Vampirzähne, meine ich. Weil ich zufälligerweise zu jung bin? Die wachsen erst mit 198. Ich bin aber erst 110. In Vampirjahren natürlich. In Menschenjahren bin ich... Moment, ich muss rechnen. 110 durch 2 mal 4 durch 5 minus 32 minus 2... Macht 10. Also in Menschenjahren bin ich 10. Fast so alt wie ich. Letzten Monat bin ich 7 geworden. Aber ich kapier's immer noch nicht. Was willst du jetzt mit meinem Zahn? Menschenskind, ich will mir den ankleben. Ankleben? Ankleben! Das hält doch nie. Ja, vielen Dank. Jetzt klingst du wie meine Mutter. Freifrau Veronika Valeria von Valencia. Valentina Violetta, lass den Unsinn. Glaube mir, du bist blass, bleich und schön, so wie du bist. Bla, bla, bla, bla. Meine Mutter heißt Ute. Ute Schneider. Ute Schneider, interessant. Wenn ich es mir recht überlege, eigentlich weniger interessant. Eher stinklangweilig. Auf jeden Fall bräuchte ich jemanden, der mir Mut macht. Oder der mich tröstet. Valentina Violetta? Wer Flo heißt, kann ruhig Valentina zu mir sagen. Hier liegt zufälligerweise eine Tafel Nougat-Schokolade. Willst du ein Stück? Zum Trost. Sehr gern. Schokolade ist das Beste. Nougat-Schokolade ist das Beste. Nougat-Schokolade mitten in der Nacht ist das Beste. Nougat-Schokolade mitten in der Nacht ist das Beste, wenn man sie mit einem Glas Milch serviert. Willst du auch? Ich? Milch? Du Milch. Das weiße Zeug? Ja, das weiße Zeug. Das weiße Zeug, das aus Kühen kommt? Eigentlich schon. Aber in dem Fall kommt die Milch aus der Packung. Wir haben ja keine Kuh in der Küche stehen. Dafür ist kein Platz. Wir haben ja noch nicht mal eine Mikrowelle. Sehr freundlich. Aber lieber nicht. Ich trinke nur, was rot ist. Du verstehst. Oh, ja, natürlich. Du bist ja, tut mir leid, dass ich daran nicht gedacht habe. Macht nichts. Da denkt nie einer dran. Aber wir hätten Kirschsaft. Ach, lass mal. Was ich nach der ganzen Schokolade wirklich brauche, ist ein kleiner Verdauungsflug. Ein Verdauungsflug? Ja, klar. Nach dem Essen sollst du liegen oder 1000 Meter fliegen. Was heißt, du gehst wieder? Na, wenn, dann würde ich wieder fliegen. Aber sag mal, Flo, warum fliegst du nicht mit? Glaub mir, es geht nichts über einen kleinen Mitternachtsausflug. Du meinst, ich soll mit? Mit dir fliegen? Na klar! Komm schon, steh auf! Ah, schöner Schlafanzug übrigens. So, jetzt hältst du dich einfach an mir fest. Ja, die Hände hierhin, genau. Als würden wir Polonaise tanzen, nur ein bisschen dichter. So, öffnen das Fenster. Und dann steigen wir aufs Fensterbrett. So, und jetzt auf keinen Fall vergessen, gut festhalten. Au, nicht festklammern. Entschuldigung. Ja, so ist es besser. Keine Angst, stell dir einfach vor, wir sind im Schwimmbad. Auf dem Zehner. Auf dem Zehner? Genau. Wir stehen ganz vorne auf dem Brett. Dann breiten wir die Arms aus. Also ich, nicht du. Du hältst dich weiter fest. Und dann wippen wir ein bisschen in den Knien. Schön locker. Genau so. Und eins. Und zwei. Und hui! Ich fliege! Wenn du noch lauter schreist, weiß es gleich das ganze Hochhaus. Ich fliege! Sophie hat es eigentlich nicht geweint. Guck, in dem einen Fenster, da ist schon das Licht angegangen. Mist. Und streckt auch noch eine Frau ihren Kopf raus. Flo, wenn die uns sieht. Schnell, weg von der Laterne und hinter eine Baumkrone. Das ist Frau Erbs. Hallo, Frau Erbs! Psst, nicht so laut. Die motzt mich immer an, wenn ich mit dem Aufzug Hotel spiele. Oder Zeitmaschine. Dabei geht das so gut. Das ist ein Hochhaus und kein Kinderspielplatz, sagt die Erbs immer. Und das hier ist der Hausverwaltung Petz, wenn ich weiter den Aufzug blockiere, damit wir aus der Wohnung fliegen. Aber meine Mama sagt, das ist totaler Unsinn. Wegen sowas fliegt man nicht gleich aus der Wohnung. Huhu, Frau Erbs, jetzt fliege ich wirklich. Aber nicht aus dem Haus, sondern durch die Nacht. Wie die guckt. Die weiß gar nicht, wo die Stimme herkommt. Hier bin ich, Florian, der schreckliche Aufzugblockierer. Flo, ich flieg lieber weiter, nicht, dass sie noch die Polizei ruft. Oder die Hausverwaltung. Tschüss, Erbschen! Valentina, guck mal, ein Stockwerk darunter, der alte Herr Huber, steht mitten in der Küche und bewegt sich ganz komisch. Treibt der Sport? Du, ich glaube, der tanzt. Ganz allein, wie traurig. Oh, das ist Tango. Den kann dein Herr Huber aber ziemlich gut. Habe ich auch gerade erst gelernt, für unseren Ball, weißt du? Schade, dass er ganz allein tanzen muss. Vielleicht sollte ich ihn einladen. Aber vielleicht auch lieber nicht. Sonst muss ich die ganze Nacht aufpassen, damit er nicht an die falsche Tanzpartnerin gerät. Ich meine, den falschen Vampir. Dann tanzt der liebe Herr Huber nämlich gar nicht mehr. Weder zu zweit noch allein. Naja, lassen wir ihn in Ruhe. Nicht, dass er noch einen Schreck bekommt. Ein Schreck? Das bringt mich auf eine Idee. Du, Valentina, meinst du, wir könnten vielleicht bei meinem Bruder vorbeifliegen? Bei deinem Bruder? Dem Angeber? Ja, ich finde, so ein kleiner Schreck könnte dem ganz gut tun. Oder auch ein mittelgroßer, weil er doch immer alles besser weiß. Und angeblich hat er vor nichts und niemandem Angst. Und mich nennt er einen kleinen Schisser. Oh, schon überzeugt. Dann wollen wir doch mal sehen. Hinter welchem Fenster schläft denn der Gute? Zwei Stockwerke höher. Das dritte Fenster von links. Schon unterwegs. Erstes Fenster. Zweites Fenster. Hier muss es sein. Ja, genau. Das ist Antons Zimmer. Da an der Wand hängt sein Star Wars Poster. Gegenüber vom Fenster. Und jetzt? Machst du Buh. Buh. Buh. Buh. Ich soll Buh machen. Na, hör mal. Ich bin doch kein Gespenst. Ich spuke nicht. Dann halt was anderes Gruseliges. Du könntest deine Zähne fletschen. Du hast doch meine Zahns gesehen. Da kann man nicht wie fletschen. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Ach, Menno. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Erstmal aufs Fensterbrett. Aua. Oh, süß, wie er da liegt und schläft. Und schnarcht. Ah, und träumt bestimmt. Sieht eigentlich ganz harmlos aus. Der kann aber richtig fies sein. Der hat einen Schrecken echt verdient. Na, wenn du meinst. Wie heißt er nochmal? Anton! Anton! Anton! Hörst du mich? Anton! Wie? Was? Wo? Schon aufstehen? Mama? Au! Na? Kopf! Mama? Warum lachst du denn nicht? Hat es dir nicht gefallen? Naja, war nicht gerade besonders gruselig. Mach's doch erst mal besser. Ich mach's anders. Anton! Hier draußen auf dem Fensterbrett ist dein kleiner Bruder. Flo? Ja, genau. Und weißt du auch, mit wem ich hier bin? Mit einem Vampir. Einem richtig echten. Und mit dem fliege ich jetzt durch die Nacht. Und du darfst nicht mitmachen, weil du immer so angibst. Ha! Was? Wie? Los, Valentina, fliegen wir. Machen wir ihn richtig neidisch. Das ist viel schlimmer als erschrecken. Gute Idee. Veranstalten wir eine Flugshow. Festhalten und los geht's! Juhu! Flo, Kleiner, bist das wirklich du da draußen? Klar! Zur Eröffnung der Flugshow erstmal was Einfaches. Ein bisschen Rückenflug. Hui, das ist viel schöner als Rückenschwimmen. Gefolgt von einem Aufschwung. Yippie! Einer gesteuerten Rolle auf Slow Roll genannt. Ah. Und einer hochgezogenen Rollenkehre. Konnte ich laut meiner Fluglehrerin Professorin Zitterling schon immer am besten. Die Rollenkehre, das ist eine Art halber Looping abwärts. Aus dem Rückenflug geht es zurück in die Normalfluglage. Wichtig ist, dass die Eingangsgeschwindigkeit tief genug ist. Da sonst... Achtung, Valentina, da kommt uns was entgegen. Wo? Ach, das ist nur halb so wild. Das war Beppo, unsere Fledermaus. Die verfolgt mich überall hin. Valentina? Ja? Ich glaube, wir schotten ab. Ach was, das nennt man Trudeln. Wie ein Korkenzieher geht's hinab, immer tiefer. Ich glaube, mir wird schlecht. Oh, alles klar, ich höre schon auf. Nein, bloß nicht. Anton, guck doch zu. Kannst du auch ein Looping? Ob ich einen Looping kann? Ich kann. Zurück in dein Zimmer, okay? Tschüss, Bruderherz! Tschüss, Klein. Ich meine... Tschüss! Tschüss, Flo. Tschüss! Wow. Das war der Wahnsinn. 100-mal besser als Achterbahn, Freefall Tower und Geisterbahn zusammen. Und wie Anton geguckt hat. Das freut mich. Weißt du... Fliegen lernen war gar nicht so einfach. Vor allem die Linkskurve. Psst. Hörst du das? Wer ist das? Meine Mama. Oder mein Papa. Oder noch schlimmer. Alle beide im Doppelpack. Schnell, versteck dich. Wo denn? Da hinten im Schrank. Ich brauche noch meinen Zahn. Schnell, gib mir den Zahn. Der muss wieder unter das Kissen. Ja, gut. Hier. verstecktes Schokoladenpapier. Das hätte ich fast vergessen. Steck's in meinen Hausschuh. Süß, wie er schläft. Er hat gesagt, er wird heute Nacht von der Zahnfee träumen. Oh, was hier wieder alles rumliegt. So, ich hab den Zahn. Ih, der ist noch ganz verklebt. Jetzt noch schnell die Süßigkeiten und das Kissen. Dann wird er sich freuen. Ich hoffe, er isst nicht gleich alles zum Frühstück. Ja, du würdest es machen. Ja, deshalb sage ich es ja. Mal Lakritzschnecken. Eine ganze Tüte. Du hast vielleicht eine nette Mutter und einen netten Vater. Die gab's im Sonderangebot. 2 zum Preis von einem. Die Lakritzschneckens? Nee, meine Eltern. Echt lecker. Willst du auch mal probieren? Flo, es gibt ein Problem. Du magst kein Lakritz? Nee. Aber mein Zahn, also dein Zahn, jetzt ist er ja weg. Mist, dass ich daran nicht gedacht habe. Da komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Die denken ja, ich glaube an die Zahnfee. Macht nix. Ein Eckzahn reicht sowieso nicht. Wie sähe das denn aus? Wenn, dann braucht man schon 2. Einen links, einen rechts. Valentina Violetta? Du sollst mich Valentina nennen. Valentina Violetta klingt aber so schön. Was gibt's? Flopo? Ich glaube, mir ist da gerade was eingefallen. Neben dem Schrank. Hast du da die große blaue Kiste gesehen? Das ist unsere Verkleidungstruhe. Für Karneval und so. Weißt du, was Karneval ist? Manche sagen auch Fasching. Oder... Fastnacht. Menschenskind, ich bin ein Vampir und nicht auf den Kopf gefallen. Klar weiß ich, was Karneval ist. Da bewerfen Menschen sich gegenseitig mit Bonbons und damit es nicht wehtut, setzen sie sich vorher Perückens und lustige Huts auf den Kopf. Das letzte Mal, als Anton beim Karneval mitgemacht hat, da hat er sich als... Ach warte, ich zeige es dir. Mann, ist der Deckel schwer. Ist gar nicht so leicht aufzu. So. Guck mal, was ich hier habe. Ist das ein Umhang? Ein Vampirumhang? Soll zumindest einer sein. Sieht ziemlich echt aus. Fehlt nur der Gruftduft. Hat mein Papa selbst gemacht. Nene entspannt ihn, sagt er. Hier, den Zylinder hatte Anton auch auf. Also ein Zylinder ist übertrieben. Ach so, jetzt verstehe ich. Den musste dein Bruder natürlich aufsetzen, zu seiner Sicherheit. Wegen der ganzen Bonbons, die durch die Luft fliegen. Clever. Und was hast du da noch? Hey, dreh dich doch nicht weg. Und? Tada! Du, was? Wie, Flo? Deine Zähne... Menschenskind, du bringst mich ja ganz durcheinander. Ich meine natürlich deine Zahns. Die sind ja plötzlich ganz spitz. Aber leider nur aus Plastik. Was? Die sind nicht echt. Hier, probier mal. Ich fass es nicht. Ein echt unechtes Vampirgebiss. Es fühlt sich an wie eine Zahnspange. Wie sehe ich aus? Toll, unheimlich und irgendwie hungrig. Auch bin ich aber nicht, echt nicht. Wer so viel Schokolade gegessen hat wie ich, ist pappsatt. Willst du mal in den Spiegel gucken? Würde ich gern, aber ich... Also, Vampirs haben kein Spiegelbild. Oh, tut mir leid, habe ich nicht dran gedacht. Dann musst du mir eben glauben. Sieht echt toll aus. Schick? totschick. Oh, ich freue mich. Du, darf ich mir das Gebiss ausleihen? Nur für den Ball. Ich bring's danach auch gleich wieder zurück. Brauchst du nicht. Ich schenke es dir. Echt? Aber ich dachte, das gehört deinem Bruder. Egal. Karneval ist was für Kinder. Hat Anton selbst gesagt. Wenn, dann muss er eben als Anton gehen. Als großer Bruder. Und ich will das nächste Mal sowieso Pirat werden. Da brauche ich kein Gebiss, sondern eine Augenklappe. Du, das sieht sicher niedlich aus. Du mit Augenklappe. Naja, niedlich will ich eigentlich nicht gerade aussehen. Lieber gefährlich. Oh ja, verstehe. Komm, lass dich drücken. Valentina, was? Keine Sorge, ich hab dir doch gesagt, ich hab schon gegessen. Danke für das wunderbare Gebiss. Jetzt werde ich auf dem Ball nicht nur die beste Tänzerin sein, sondern auch die schönste. Oh. Ja. Ja. Also, ich sollte wohl mal langsam weiter. Wird ja immer später. Und wie sagt man so schön? Nachtstund hat Rot im Mund. Und ich sollte wohl mal schnell ins Bett. Dann gute Nacht, kleiner Sie von Napterra. Und vergiss mich nicht. Werd ich nie. Sie von was? Sie von Napterra. Das heißt Floh auf Altgriechisch. Du kannst Altgriechisch? Na klar, ist doch eine tote Sprache. Spinnen heißen Arachnida und Fledermäuse Microchiroptera und Schlangen. Jetzt gibst du aber an. Ich befürchte, das ist ansteckend. Warte, ich helfe dir hoch aufs Fensterbrett. Danke, ich kenne den Weg. Und schon geht's los. Arms ausbreiten, in den Knien ein bisschen wippen. Und 3, 2, 1. Hui! Leb wohl, mein Sie, Floh Napterra! Leb wohl! Weg ist sie. Einfach weg. Floh! Florian Spatz, es wird langsam Zeit aufzustehen. Ich bin noch so müde. Hast du denn schon geguckt, ob die Zahnfee dir was gebracht hat? Klar. Feinste Nougat-Schokolade. Was? Nougat-Schokolade? Ich meine natürlich Lakritzschnecken. Mama? Ja, mein Spatz? Fühlen sich Träume manchmal an wie echt? Klar. Ich habe zum Beispiel mal geträumt, einen Marathon zu laufen. Das hat sich unglaublich echt angefühlt. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich richtig doll Muskelkater. Muskelkater. Komisches Wort. Ich frag mich, woher das kommt. Ah, endlich mal was, was du nicht weißt. Einen seltsamen Traum hatte ich heute Nacht übrigens auch. Ja? Erzähl doch mal, Anton. Floh ist... Ach, ist nicht so wichtig. Du hast von mir geträumt? Echt? Ach, vergiss es einfach. Na gut, Jungs, ich gehe schon mal in die Küche. Wollt ihr Tee oder Kakao? Tee. Ich glaube, ich trinke heute lieber Kirschsaft. Kirschsaft? Das ist so rotes Zeug, das nach Kirschen schmeckt. Aha, Scherzkeks. Valentina mochte auch nur. Valentina? Valentina Violetta von Valencia? Wie komme ich denn darauf? Kann man sich so einen Namen ausdenken? Im Schlaf? Pff, was soll's? Hä? Was steckt denn da in meinem Hausschuh? Wow. Ich glaub's nicht. Das ist tatsächlich Schokoladenpapier. Nougat-Schokolade. Und da ist sogar noch ein Stück drin. Lecker. So ein bisschen Nougat-Schokolade ist am frühen Morgen. ist einfach das Beste. Fast so gut wie ein Stückchen mitten in der Nacht. Guten Appetit, kleiner Siflonaftera. Flo und der Zahnvampir. Hörspiel von Lena Hach. Es spielten Flo, Kaspar Langer, Anton, Oskar Gabriel, Valentina Violetta von Valencia, Vampirmädchen, Eva Meckbach, Mutter, Nicoline Schubert, Vater, Fabian Gerhardt. Komposition und Realisation, Ralf Heuer, Cello, Ulrike Brandt, Flöte, Erik Drescher, Dramaturgie, Steffen Moratz. Ton, Holger König, Schnitt, Hans-Peter Runert, Regieassistenz, Matthias Seimer, Regie, Christoph Dietrich. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.